Kundgabe 5726. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.07.1953. Starker Glaube. Nachfolge Jesu. Folget mir nach, und ihr werdet einen eisernen Glauben erlangen. Der Glaube kann nicht eher lebendig werden im Menschen, als bis er ein Liebeleben führt, bis er den Weg geht, den ich selbst gegangen bin auf Erden, den Weg uneigennütziger Nächstenliebe. Ihr könnet wohl auch euch einen Verstandesglauben erwerben, das heißt, verstandesmäßig durch logische Folgerungen in euch die Überzeugung gewinnen von mir als Schöpfer und Erhalter oder auch von dem, der sich für euch ans Kreuz schlagen ließ. Ihr glaubet dann auch, doch ihr könnet mit einem solchen Glauben nicht viel anfangen. Er ist lediglich eine Feststellung von Tatsachen, die zwar auch nicht bewiesen werden können, aber euch doch nicht mehr zweifeln lassen. Was aber ist ein lebendiger Glaube? Ein Glaube, der lebt und dessen Leben bewiesen oder bekräftigt wird durch Wirken ungewöhnlicher Art. Ein Glaube, der sich Ungewöhnliches zutraut, im festen Bewusstsein, mit meiner Unterstützung es auch zu Wege zu bringen. Ein lebendiger Glaube beweiset seine Kraft. Er setzt meine Hilfe ohne zu zweifeln voraus und es vermag der Mensch, durch einen solchen Glauben Dinge zu vollbringen, die als Wunder angesehen werden und doch nur die Auswirkungen eines lebendigen Glaubens sind. Und ein solcher Glaube ist nur durch ein Leben in uneigennütziger Nächstenliebe zu gewinnen. Nach meinem Beispiel auf Erden, weil die Liebe die Kraft ist, die alles bewirket. Wer in der Liebe lebt, der nimmt so viel Kraft von mir entgegen, dass er sie irgendwie wirken lassen möchte. Er fühlt auch durch sein Liebewirken meine Gegenwart. Und dieses Bewusstsein lässt ihn auch alles zur Ausführung bringen, was ihm sein Herz eingibt. Liebe und lebendiger Glaube sind nicht voneinander zu trennen. Darum soll den Menschen als erstes die Liebe gepredigt werden, auf dass sie zu diesem lebendigen Glauben gelangen. Denn der Verstandesglaube ersetzt den lebendigen Glauben nicht, denn er wird versagen, so wie große Not an den Menschen herantritt. Er wird zusammenschrumpfen. Es wird der Mensch im wahren Sinne des Wortes kleingläubig sein, vielleicht sogar den Glauben aufgeben, weil diesem die Kraft der Liebe fehlt. Um einen festen Glauben ringen und ihn zu erreichen suchen, heißt, sich stets mehr und mehr in der Liebe zu üben, sich selbst zu überwinden und die Ich-Liebe in uneigennützige Nächstenliebe zu wandeln. Dieses erfordert ein Ringen wider alle Begierden, aber sein Kampf trägt einen hohen Lohn ein. Denn wer im lebendigen Glauben steht, der kennt keine Angst, keine Sorge und keinen Zweifel mehr. Er fühlt sich geborgen in mir, an den er glaubt. Er fühlt sich nicht mehr einsam, sondern er geht jeden Schritt mit mir, der in ihm lebt und der alles mit ihm schaffet und wirket. Wer im lebendigen Glauben steht, der ist Sieger über Leben und Tod, denn ihm steht die Kraft aus Gott zur Verfügung. Er ist so innig mit mir verbunden, dass er sich auch stets meiner Kraft bedienet und alles vollbringet, weil er glaubt. Amen.